1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. 1 Uhr nachts und das ist unsere Zeit. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Mittwochnacht, das ist eine offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail unbedingt eure Telefonnummer auch rein, damit wir euch natürlich dann auch gegebenenfalls sehr schnell zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht ist Regine und Regine ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Regine. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Und zwar rufe ich an aufgrund des Themas von einer letzten Sendung in letzte Woche. Und da ging es um Behinderte und Sexualität. Ja. Und da habe ich auch schon versucht durchzukommen. Das ist mir leider zu spät gelungen. Und deshalb habe ich gedacht, ich probiere es nochmal. Umso besser, du bist da. Das ist schön. Also freue ich mich auch. Und ein bisschen, glaube ich, ist es so eine kleine Hommage an, sagen wir mal, Behinderte und Nichtbehinderte, weil ich bin nicht behindert und hatte eine anderthalbjährige Beziehung mit einem querschnittsgelähmten Mann. Mhm. Und da hat die Sexualität bestens funktioniert. Im Gegensatz zu dem, was manche Nichtbehinderte so da denken. Ja, nun ist das ja ein weites Feld und nicht jeder querschnittsgelähmte Mensch ist gleich einem anderen querschnittsgelähmten Menschen. Der Freund, also dein Freund, dein Partner, war eine Erektion möglich? Nein, war keine Erektion. Keine Erektion. Also er war querschnittsgelähmt ab dem 7. Halswirbel. Das kann man sich so als, sagen wir mal, letzte Woche hast du auch schon leicht darüber gelächelt, Fußgänger. Das ist ein ziemlich geläufiger Begriff, sagen wir mal, für Rollstuhlfahrer. Ja, ja, genau. Und, an diesen Begriff musste ich auch erstmal mich gewöhnen, aber ich fand ihn total niedlich eigentlich. Ja. Und ab dem 7. Halswirbel gelähmt, das heißt so oberhalb der Brustwarze kann man sich das ungefähr vorstellen. Ah, und verstehe. Auch komplett. Also das heißt, totale Brustwarze nach unten, alles ohne Gefühl. Ganz genau, ohne Gefühl. Ohne Gefühl. Keine Erektion möglich, auch keine Empfindung am Penis. Also keine Empfindung, also eine Erektion möglich, aber sagen wir mal mit Hilfsmitteln, die sagen wir mal wie Viagra oder es gibt dafür Spritzen, das wusste ich bis dato auch noch nicht. Ja. Die kann man als Mann sich direkt in den Penis setzen, wobei das haben wir nicht wirklich ausprobiert. Wie lief denn dann eure Sexualität, wenn es in Sachen Erektion schon Schwierigkeiten gab? Wie habt ihr es gemacht? Also, ich sag mal ganz ehrlich, da spreche ich bestimmt für viele Frauen, eine Frau braucht nicht unbedingt einen Penis, um glücklichen Sex zu haben. Ja. Und ja. Ja. Das ging mir mit ihm genauso. Also ich würde mal sagen, dadurch, dass er keine Erektion haben konnte, also er hatte einen Unfall mit 12 Jahren und hat also selbst nie eine wirkliche Sexualität in dem Sinne wie jetzt Fußgängermänner. Und von daher hat ihm jetzt auch nichts wirklich gefehlt, aber er ist aufgrund dessen, das ist mein Gefühl zumindest, hat er sich viel mehr auf mich einlassen können als Fußgänger. Also im Prinzip... Weil beim Sex ging es ihm halt überhaupt nicht in dem Moment um sich. Ja. Er hatte auch seine Gefühle, seine erogenen Zonen. Die haben sich aber weit oberhalb eben über der, oberhalb des 7. Halswirbels hat er sehr viele Empfindungen. Ja. Und da spielt sich seine Sexualität ab. Er konnte seine Gefühle. Also die Arme und Hände konnte er bewegen. Ja. Ja. Das heißt, er konnte dich mit den Händen verwöhnen und er konnte dich oral verwöhnen. Da gab's Tausende von Möglichkeiten. Völlig klar. So, das finde ich einleuchtend, dass er das so bei dir machen kann. Wie hast du ihn verwöhnt? Ja, gerade zum Beispiel oberhalb der Stelle, wo er eben noch Gefühle hatte. Mhm. Am Ohr, am Hals, Mund, Gesicht, Hände, was auch immer. Also anderweitig wie jetzt, sagen wir mal, ein Fußgängermann, aber... Also eins muss ich dazu auch noch sagen, das ist auch ein Grund, warum ich angerufen habe. Als ich ihn kennengelernt habe, haben viele auch wirklich nahe Bekannte mich ein bisschen geschockt mit der Aussage zum Beispiel, ja, was willst du mit einem Rollstuhlfahrer, der kann dir das sexuell überhaupt nicht bieten. Mhm. Unter anderem von Männern, wo ich manchmal gedacht habe, ah ja, komm. Mhm. Also, ja, das ist ein sehr eingefahrenes Denken, große Vorurteile. Ist mir klar, dass die viele Leute so reagieren. Also die Sexualität, seine körperliche Sexualität spielte sich dann am Oberkörper quasi und am Kopf ab. So kann man das sagen, ne? Kann man so sagen, genau. Und auch mit der Leidenschaft, die wir mit mir hatten. Also ich glaube, das hat ihm auch viel bedeutet, mir viel Sexualität zu geben. Mhm. Das hat ihn auch unheimlich erregt, was natürlich bei Fußgängern auch so ist. Ich meine, das finde ich jeder schön, den anderen auch gewisse Dinge zu geben, das befriedigt einen ja auch. Natürlich, ja, und macht einen auch noch schärfer. Genau. Das auch, ja. Du hast gerade gesagt, man hätte in dem Fall auch mit Viagra was machen können oder mit einem Potenzmittel. Habt ihr es einmal ausprobiert? Also ich weiß, dass er in vorigen Beziehungen das ausprobiert hatte, aber ich habe das irgendwo ein bisschen abgelehnt, weil ich bin ein bisschen konservativ und ich habe immer gesagt, ich möchte damit warten, bis wir heiraten. Dazu ist aber nicht gekommen. Letztendlich, wenn er das macht, dann macht er das doch nur für die Frau, weil er hat ja auch mit Viagra oder mit einer Erektion dann ohnehin nichts davon gespürt und nichts davon gehabt, oder? Das stimmt, ja. Genau. Mhm. Ja. Okay, das hättest du, dann hättest du dir das aufbewahrt, das blaue Pillchen bis zur Hochzeit. Mhm. Ja, und natürlich, es gibt auch die Möglichkeit durch eine Spritze, wie du es gerade schon gesagt hast, dass es zu einer Erektion kommt. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass er mit 12 Jahren diesen Unfall hatte. Mhm. Hatte er einen Orgasmus schon mal in seinem Leben gehabt, als er gesund war? Nein. Nein. Das heißt, das ist vielleicht sogar ganz gut für ihn gewesen, dass sich die ganze Sexualität in einer für uns Fußgänger nicht vorstellbaren Form entwickelt hat, in einer anderen Vielfalt, die wahrscheinlich genauso intensiv ist. Das glaube ich auch und das hat auch er schon geäußert, dass es wahrscheinlich sexuell gesehen, dass er nicht, sagen wir mal, dadurch irgendwie verliert oder dass er das, ne? Mhm. Also ein Mann mit 26 hat es da bestimmt schwieriger. Mhm. Also der ja, natürlich, ja, ja, definitiv. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Im Internet. Im Internet? Ja. Hat er gleich klar Schiff gemacht, hat gesagt, was los ist? Ja, der hat gleich, also der war mit Foto drin und das Foto war gleich mit Rollstuhl. Hat dich überhaupt nicht weiter tangiert? Überhaupt nicht. Und ich muss auch nochmal auf die Sendung zurückkommen, die du da letzte Woche hattest. Also ich war geschockt. Ich meine, ich habe durch ihn schon das eine oder andere gehört, aber ich war geschockt, dass es wirklich Menschen gibt, die darauf stehen. Mhm. Das finde ich also wirklich eine Perversion. Mhm. Das gibt's überhaupt nicht. Also da war ich geschockt von diesem. Ja, da hat ein Mädel hat das erzählt, dass es auch Männer gibt, die auf amputierte Frauen stehen. So. Ja. Also ich bin groß geworden, da muss ich meinen Eltern danken. Alle Menschen sind gleich. Mhm. Große, kleine, dicke, dünne, helle, dunkle, Rollstuhlfahrer, sonst in irgendeiner Form behinderte Menschen sind für mich alle gleich. Und da, so bin ich groß geworden, so habe ich ihn auch kennengelernt, deswegen war ich völlig ohne Vorurteile oder irgendwelchen, das hat mich nicht mal interessiert, richtig. Wie hat denn so dein nahes Umfeld reagiert? Ja, wie gesagt, also der eine oder andere hat wirklich auch schon echt einen Spruch losgelassen. Ja, was will eine Frau, eine attraktive junge Frau? Ja, war das ganz enges Umfeld, die das gesagt haben? Eng. Ah, ja. Also sagen wir mal so, es waren nicht die besten Freunde, aber schon die näheren Bekannten. Und die allerbesten Freunde, was haben die gesagt? Die sind da eher so wie ich. Also die haben auch keine Vorurteile. Mhm. Die waren natürlich auch, sagen wir mal, die kannten sich auch nicht gut aus in dem Thema, aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Ich kannte mich auch nicht besonders gut aus. Ja, ja. Und dazu muss man sagen, er ist ein ganz, ganz offener Rollstuhlfahrer. Also das war auch was, wo natürlich eine Rolle spielt es in dem Thema. Es hat 1,5 Jahre gedauert, eure Beziehung. Mhm. Warum ist sie kaputt gegangen? Sagen wir mal, charakterlich hat es nicht so ganz gepasst. Wer hat wen verlassen? Wir waren, glaube ich, dann am Ende beide der Meinung, dass es nicht ganz so gut passt. Hatte aber nur überhaupt nichts mit der Behinderung zu tun. Überhaupt gar nichts. Ja. Null. Ja, finde ich einen interessanten Anruf von dir, Regine. Das, weil da ganz viele Leute sich ja Gedanken drüber machen, wie geht denn das bloß und ja, kann man das machen? Aber du hast völlig recht. Sexualität ist so facettenreich. Es geht nicht nur um dieses Rein-Raus. Nee. Es gibt so viele Sachen, die vielleicht unter Umständen viel leidenschaftlicher und intensiver sein können als der klassische Koitus. Ne? Wirklich, gebe ich dir völlig recht. Ja. Ja. Ja. Schön, dass du angerufen hast nochmals. Ja. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenso. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte diese Nummer hier wählen. Die kostenfreie Nummer. Oder mailen domian@wdr.de. Ramona ist hier. Ramona ist 23. Hallo Ramona. Hallo Domian. Hallo Ramona. Dein Thema. Mein Thema dreht sich auch um Sexualität, aber nicht ganz so im positiven Sinne. Mhm. Also ich habe ein ziemlich großes Problem mit mir selbst, in der Beziehung halt mit meinem Körper, dass ich mich nicht traue, den zu zeigen, und hat auch Ursache in der Beziehung und weiß halt nicht so damit umzugehen. Das hat halt auch mit meinem Freund zu tun. Du bist also in einer Beziehung drin im Moment. Genau, seit 3 Jahren jetzt. Das seit 3 Jahren schon. Mhm. Genau. Und hast Probleme mit deinem Körper. Ja, richtig. Inwiefern? Was ist da los mit deinem Körper? Ja, also ich war am Anfang, bevor wir zusammengekommen sind, war ich stark übergewichtig. Hab seitdem jetzt auch schon 30 Kilo abgenommen. Wie viel wiegst du noch im Moment? 80. Da piepst immer irgendwas im Hintergrund. Ja, das ist mein Akku. Ah. Ich konnte mich leider nicht mehr melden, als ich in der Warteschleife war. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass du plötzlich weg bist. Nee, der piepst schon eine halbe Stunde vorher. Ach so, ja, okay. Das ist ein sehr nerviges, ein altes Telefon. Jetzt war ich abgelenkt von dem Akku und habe mich... Entschuldigung. Nee, ich habe nicht aufgepasst, wie viel du wiegst im Moment. 80. 80. Naja, 80, wie groß? 1,70. Muss noch ein bisschen runter. Ja, das ist klar. Klar, aber ist auch nicht so dramatisch. Ja, nee, nicht mehr halt, aber es hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Ja, aber Kompliment, dass du es geschafft hast. Ja, nur das Problem ist halt, dass ich mich dessen nicht so wirklich erfreuen kann im Moment. Was ist denn noch problematisch für dich mit und an deinem Körper? Ja, das ist halt dadurch, dass es natürlich damals vom Volumen her wesentlich mehr war. Und jetzt weniger geworden ist, natürlich dementsprechend die Haut sich auch nicht mehr so zurückbilden konnte, wie ich mir das gewünscht hätte, halt an diversen Stellen, die man jetzt auch nicht unbedingt so ins Unmaß trainieren könnte, dass das irgendwie jemals wieder wirklich normal aussieht. Das ist das Problem. Was sind momentan deine Hauptproblemzonen, wo die Haut am meisten hängt? Ja, das ist halt der Bauch, würde ich sagen, und die Brüste. Mhm. Und das ist natürlich die Frontansicht, sage ich mal, was natürlich sich problematisch gestaltet. Als ihr beiden euch kennengelernt habt, warst du natürlich dick und pummelig. Genau. Ne? Und da hat dann dein Freund dich ja auch so genommen, wie du warst. Genau. Und? Also man muss sagen, der war davor mit seiner Ex-Freundin zusammen, bevor wir halt zusammengekommen sind, und hat die immer hoch in den Himmel gelobt und sie wäre die Schönste und Tollste und Beste, obwohl sie halt charakterlich wirklich... Das Gegenteil war, sage ich mal, dessen er sich auch bewusst war, weil er halt, sie ist ihm halt auch fremdgegangen mehrmals. Wie viel hat die denn gewogen? Die war schlank. Die war schlank. Also die hatte schon einen Tick mehr drauf, aber war jetzt nicht pummelig oder so. Okay, aber dennoch ist er auch auf dich gestanden und das war okay. Ja, mehr oder weniger. Das Problem war halt, dass er mir vorher halt immer gesagt hat, bevor auch was zwischen uns gelaufen ist, hat er halt viele Sachen, manchmal als Scherz, manchmal auch als Ernst, halt an mir bemängelt. Und es war halt mehr oder weniger fast alles, was man an der Frau bemängeln kann, wurde bemängelt. Ach so. Und das war natürlich damals, wo ich auch schon in ihn verliebt war, natürlich ganz derbe für mich. Ich verstehe. Also so ganz, ganz unvoreingenommen ist der nicht auf dich zugegangen. Da gab es dann doch schon Andeutungen, die haben skeptisch werden lassen. Das ging auch so weit teilweise, dass er sich schon geschämt hat, weil seine Freunde, er war halt damals so mehr oder weniger ein ganz cooler, ne? Mhm. Haben die Freunde auch gesagt, was willst du mit der und warum hast du überhaupt schon mit der Kontakt und bist mit der befreundet, guck dir die doch mal an. Und hast du denn wegen ihm auch abgenommen oder hast du es schon auch wegen dir hauptsächlich getan? Das war teils, teils. Also wir sind halt auch zusammen viel Badminton spielen gegangen. Also von daher habe ich es in gewissem Maße natürlich auch schon für ihn getan, wollte es natürlich aber auch für mich, um mich selber halt auch attraktiver fühlen zu können. Ja, und auch aus gesundheitlichen Gründen, müssen wir gar nicht reden. Ja, ne? Letztendlich ist das Hauptargument, finde ich, dass man mit den Funden runtergehen muss. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich nie unwohl gefühlt habe, wirklich jetzt in meiner Haut selbst. Ja. Also ich war noch nie irgendwie so das Klischee von faul und dick und ich habe immer viel Sport gemacht und auch gerne. Ja, habe natürlich auch dementsprechend gegessen, das ist klar. Es gibt ja durchaus auch also drallere Menschen, die mit Körperfülle ausgesprochen gut aussehen. Das passt alles proportional gut zueinander. Ja, ich sag mal, proportional passt es auch bei mir. So ist es halt nicht. Aber so, jetzt hast du abgespeckt, eine ganze Menge, hängst das auf 80 Kilo im Moment, und mit dem Körper und der Sexualität klemmt es aber. Ja, ziemlich sogar. Das heißt, du schämst dich, mit einem Typ ins Bett zu gehen. Ja, aber vollkommen. Man muss sagen, dass sich das aber auch alles sehr schwankend immer entwickelt hat während der Beziehung, weil er halt mir teilweise halt gesagt hat, dass ich die wunderschönste Frau plötzlich wäre, was natürlich schwer zu glauben ist, wenn man vorher fui war und plötzlich hui ist. Jetzt, nachdem du abgenommen hast, hat er das gesagt? Nee, vorher sogar. Ach so, vorher sogar. Genau, aber dann plötzlich hieß es dann doch nicht. Mhm. Wenn ich ihn dann mal gefragt habe, ist das wirklich deine ehrliche Meinung und was stört dich denn? Gibt es denn da irgendwas, was ich vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte oder vielleicht ein bisschen mehr Armtraining, wo ich dann auch weiß, das ist vielleicht eine Sache, die mir selber nicht so gefällt, aber was dann natürlich auch noch, wenn man weiß, der Partner würde sich freuen, wenn es besser wäre, natürlich auch noch ein Ansporn ist. Was sagt er denn jetzt dazu, dass du schon erheblich abgenommen hast? Ja, er sagt natürlich, dass das toll ist, aber ich habe ihn halt letztens mal gefragt, also vor 5 Tagen, wie denn jetzt so der aktuellste Stand wäre, wenn er jetzt, weil er drückt sich halt auch immer so schwammig aus. Und dann habe ich ihn halt festgenagelt und gesagt, dann sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 10, wo du mich einstufen würdest, optisch gesehen. Mhm. Und da hat er halt gesagt 6,3, was ich schon verdammt heftig fand. Also 10 wäre top, ne? Genau, und 0 ist wirklich absolut Ekelflop. Ja, 6,3 nicht so, wieso 6,3? Was ist das denn für eine alberne Kategorisierung? Also, naja, egal. Ist nicht so ganz schmeichelnd, gebe ich zu. Nee, und das Problem ist halt, er hat mir halt immer erzählt, dass er seine Ex-Freundin überhaupt nicht mehr attraktiv und gut aussehen findet. Er hat sie auch schon lange nicht mehr gesehen und auch wirklich keinen Kontakt mehr zu ihm, das stimmt schon. Aber dann habe ich ihn halt gefragt und dann hieß es plötzlich, dass sie dann eine 7,1 hätte. Ah, das ist natürlich bescheuert. Ja, wie kann man denn so mit einem Partner umgehen? Und da habe ich halt gefragt, wie das sein könnte. Ich frage dich mal umgekehrt. Wie würdest du ihn denn auf einer Skala einstufen von 0 bis 10? Also ich würde ihm, sage ich mal, eine 8 geben. Eine 8? Ja. Das ist schon ein bisschen mehr. Ist er dünn? Ein bisschen Muskeln könnte immer sein, ne? Hast du ihm das mal gesagt? Ja, natürlich. Ja. Ist er dünn? Ist er schlank? Jetzt nicht, aber ich würde sagen, noch im Normalbereich, ja. Absolut. So, wie sieht das in Sachen Sexualität jetzt aus? Sex nur im Dunkeln? Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Wie oft habt ihr Sex? Sehr selten. Also maximal so einmal im Monat im Moment. Oh, ja. Da ist er bestimmt nicht mit zufrieden, oder? Nee. Es mangelt auch komischerweise nicht an der Lust. Also wir unterhalten uns da sehr offen eigentlich drüber. Und es ist ja auch so, dass wir uns da beide auch sexuell selbst befriedigen. Auch in regelmäßigen Abständen. So ist es halt nicht, aber durch diese ganzen Lügen und er hat mir halt immer mal dies erzählt, mal das erzählt, mal fand er meine Brüste schön, dann plötzlich hat er aber doch 3 Sachen bemängelt und ja. an Brüsten, wie kann man an Brüsten alleine 3 Dinge bemängeln? Das ist schon so eine Sache. Ja, ist mir völlig klar, dass du da verspannt bist, um es mal gelinde auszudrücken. Ja, also ich traue mich eigentlich mehr oder weniger, ist es mittlerweile, es gab natürlich Phasen, da hat er mich dann überzeugt über längere Zeit dann auch, über 2-3 Monate, da konnte ich mich dann auch wieder ein bisschen fallen lassen. Aber jetzt ist es wieder halt an einem Punkt. Wenn du dich selbst nackig vom Spiegel siehst. Das kann ich gar nicht. Das heißt, du gefällst dir auch nicht? Nee, gar nicht. Ja, sind jetzt mehrere Problembereiche. Einmal Problembereich, wie kriegt man das hin, dass du dich auch wieder so körperlich akzeptierst und annimmst? Genau. Und das andere Ding ist, wie läuft das da in der Beziehung weiter? Finde ich auch schon ein bisschen krass alles, was er da so gesagt hat. Ja, das ist richtig. Wie ist denn dein Empfinden grundsätzlich zu ihm? Ja, ich liebe ihn natürlich über alles. Und das Komische ist halt, dass ich weiß, dass er mich auch wirklich liebt. Das ist auch so. Und ihm tut das auch schrecklich leid. Und er weint dann danach, auch wie er sowas sagen konnte. Ach, und er weint dann sogar. Verdient hat. Ja, ihm tut das wirklich auch weh, wenn er sowas macht. Wie alt ist er? 25. 25. Ist eigentlich ein klassischer Fall für eine gute Dreierrunde. Also Dreierrunde meine ich mit einem Berater. Das habe ich auch halt schon mal gesagt. Das war halt das letzte aktuelle Thema. Was ich halt vielleicht gerne kurz noch ansprechen würde, weil es halt das aktuellste ist, was mich am meisten belastet. Wir haben halt dieses Thema mit dieser 6,3 war halt vor 5 Tagen und wir hatten das mehr oder weniger geklärt und haben uns dann auch geeinigt und auf eine positive Situation und auf eine positive Einstellung zur Zukunft. Und dann hat das auch sexuell funktioniert. Also wir hatten keinen Sex, aber es lief halt wieder was, zweimal direkt sogar. Ja. Zwei Tagen hintereinander. Und dann habe ich ihn halt heute von der Berufsschule abgeholt, war dann bei ihm zu Hause im Internet. Er hat mir erzählt, er hatte irgendwie irgendein Handy, so ein tolles, was jetzt noch rauskommt, was er unbedingt haben will. Und da wollte ich mir das halt angucken, bin dann halt in den Verlauf gegangen und habe dann gesehen, dass er einen Tag nach dieser Diskussion im Internet nach Bildern von dieser Frau gesucht hat. Von der Ex? Genau. Das ist hart. Ja, und dann habe ich ihn halt gefragt, weil wir auch auf so einer Plattform angemeldet sind, wo sie halt auch angemeldet ist, aber die Seite gesperrt ist. Das heißt, es ist nur ein Foto, ein Standardfoto zu sehen. Warum er überhaupt erstens nach Bildern auf anderen Seiten von ihr gesucht hätte. Und da hat er halt gesagt, dass er da gucken wollte, ob er mir da wirklich die Wahrheit gesagt hätte, weil er auch gar nicht mehr wüsste, wie sie angeblich aussieht. Und da habe ich ihn gefragt, warum ihm denn nicht dieses eine dann gereicht hätte, weil ich mir natürlich ausrechnen konnte, dass er vorher auf der anderen Seite geguckt hat, die bekannt war. Das sind genau alles so Details, die man wunderbar in so einer Gruppe, in einer Runde bereden kann. Ja. Fände ich in dem Fall wirklich für euch interessant und angemessen, dass ihr einfach zu dritt, also mit einem Berater, mit einem Therapeuten, euch mal ein paar Mal zusammensetzt. Muss ja keine große Geschichte sein. Es ist immer interessant, mit einer neutralen Person über so etwas zu sprechen. Ja. So, darüber hinaus würde ich mich an deiner Stelle mal erkundigen, können wir dir vielleicht gleich auch noch mal ein paar Tipps geben, was du eventuell, was Krankenkassen auch so bezahlen, in Sachen Unzufriedenheit mit den überschüssigen Falten, Hautfalten machen könntest. Ja, habe ich auch schon gemacht. Also, ja. Vielleicht sollte man da irgendwas auch angehen, denn auf Dauer, wenn du noch mehr abnehmen möchtest, wovon ich mal ausgehe, genau, wird dich das Thema weiterhin beschäftigen. Ja. Du kriegst jetzt eine Info von uns. Mhm. Ich finde das gut. Es ist ein Versuch, macht es ganz einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch egal. Aber ihr habt es dann auf jeden Fall ausprobiert. Du legst auf, Anja ruft dich zurück. Okay, alles klar. Alles Liebe euch beiden. Ja, danke. Tschüss. Morgen, Freunde, heißt unser Thema kuriose Unfälle. Man kann ja immer wieder so in Zeitungsmeldungen lesen, zum Beispiel wie diese hier, Kugelschreiber verschluckt oder mit dem PKW in den Rhein gefahren, an einem Schwarzbrotkrumen erstickt oder Abflussreiniger getrunken oder von einem herabstürzenden Gegenstand fast erschlagen. Ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, denen solche kuriosen Dinge passiert sind. Unter Umständen dann auch mit sehr schlimmen Folgen oder hoffentlich mit sehr glücklichem Ausgang. Kuriose Unfälle, das ist unser Thema morgen. Wer von euch hatte schon mal einen sehr ungewöhnlichen Unfall, einen kuriosen Unfall, sowas in der Richtung von dem, was ich hier gerade vorgelesen habe? Und wer gerne mit mir sprechen möchte, ab 0 Uhr morgen könnt ihr anrufen und natürlich dann ab 1 während der Sendung auch. Kuriose Unfälle, unser Thema morgen. Heute freie Themennacht, wie immer. Und hier ist Timo. Und Timo ist 32. Hallo, Timo. Hallo. Hallo. Jan. Ja, um was geht's bei dir, Timo? Ja, es geht darum, dass ich jetzt nach anderthalb Jahren meinen Sohn verloren habe, in Anführungsstrichen. Das ist erstmal die Endsituation. Was heißt verloren? Ja, es ist jetzt durch den Vaterschaftstest rausgekommen, dass ich nicht der leibliche Vater bin. Und der Kleine ist anderthalb Jahre? Und der ist anderthalb Jahre alt jetzt, ja. Mhm. Hat also die ganze Zeit bei mir gelebt. Ich hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihn jetzt bekommen. Es war gerichtlich alles geregelt und dann kam der Vaterschaftstest und dann hat sich jetzt alles gedreht. Moment, der Kleine hat ganz alleine bei dir gelebt? Ja, hat bei mir gelebt. Wo ist die Mutter? Die Mutter hatte Besuchsrecht gehabt. Und warum ist das Kind dir zugesprochen worden? Ja, dazu müsste ich ja jetzt ausholen. Nee, holen wir nicht aus, sondern sagen wir erstmal so ein paar Stichworte und dann vertiefen wir es. Ja, nach dem Kontinuitätsprinzip ist halt mir zugesprochen worden, da ich seine Bezugsperson war und von Anfang an für ihn da war, während sie arbeiten gegangen ist. Ah ja, und ihr hattet Streit miteinander und dadurch ist es dann so entschieden worden? Ja, wir hatten nicht Streit miteinander, wir waren ja dann getrennt. Ja. Ich habe herausbekommen, dass sie halt mit einem Arbeitskollegen was angefangen hatte und daraufhin habe ich sie dann rausgeworfen und sie ist direkt an dem Tag dann mit ihm zusammengezogen und das war halt kein Verhältnis, wo ich meinen Sohn mit hingeben wollte und habe deswegen gesagt, er soll hier bleiben. Hier war sein Zuhause, sein Kinderzimmer, alles war für ihn da und er war die ganze Zeit bei mir und sie hat dann auch mehr oder weniger zugestimmt und hatte dann dementsprechend Besuchsrecht gehabt, dass sie zwei Nachmittage in der Woche für ihn da war. Und alle zwei Wochen ein komplettes Wochenende. Hat sie das auch genutzt? Hat sie auf jeden Fall genutzt und hat dann hinterher natürlich aufbegehrt und wollte natürlich auch mehr Besuchsrecht haben, was ich dann auch verstanden habe. Mhm. Und dann haben wir das Ganze dann ausgeweitet. Später war es dann teilweise im Wochenwechsel gewesen, was dann aber für mich viel zu viel hin und her war. Es kam dann immer zu Streitigkeiten zwischen uns, wann es jetzt sein sollte. Und ja. Wie kam denn jetzt dann überhaupt die Idee auf, einen Vaterschaftstest zu machen? Naja, das Ganze ist dann mittlerweile eskaliert gewesen. Sie war zwei Wochen mit dem Kleinen im Urlaub gewesen, kam dann wieder, dann sollte er eine Woche zu mir. Und sie sollte ihn dann mittwochs wieder abholen. Mhm. Jetzt war aber mein Vater in Deutschland gewesen, meine Eltern leben im Ausland. Mein Vater war in Deutschland gewesen, ist an Blasenkrebs erkrankt und war samstags dann im Krankenhaus in Cochem. Mhm. Und ich habe gesagt, ich würde dann mit dem Kleinen gerne am Samstag dahin. Er wird den Kleinen auch gerne sehen, wenn er schon da ist und ich würde ihn gerne besuchen. Mhm. Und damit es nicht so viel hin und her ist, dass er dann Donnerstag, Freitag bei ihr ist, Samstag dann wieder für einen Tag bei mir und dann wieder zwei Tage bei ihr und dann wieder eine Woche bei mir, war mir das zu viel hin und her gewesen. Ich habe gesagt, dann lass ihn doch bis Samstag bei mir. Ich fahre mit ihm ins Krankenhaus und dann kannst du ihn danach für eine Woche haben, ne? Ja, sie ließ sich aber absolut nicht drauf ein, hat dann gesagt, wenn ich ihn morgen nicht kriege, dann komme ich vorbei und mache Randale. Mhm. Ja, das hat sie dann auch wahr gemacht. Meine Freundin war an dem Tag dann auch hier gewesen. Der Kleine war natürlich auch in der Wohnung und dann kam sie vorbei und hat hier geklingelt und geklopft und gerufen, ich will meinen Sohn sehen, hat hier also richtig Unruhe gestiftet und dann habe ich die Tür aufgemacht. Du vergisst meine Frage nicht, ne? Warum Vaterschaftstest? Ja, ja. Ne? Also dann habe ich ja dann, also okay, dann kürzt das ein bisschen ab. Sie hat dann Randale gemacht, ich habe dann die Polizei gerufen, weil sie sich nicht aus der Tür hat drängen lassen und immer weiter randaliert hat, dann habe ich dann die Polizei gerufen und das hat sie zum hat sie animiert. Dann ist sie am nächsten Tag dann direkt zum Amtsgericht gegangen und hat eine schnelle Verhandlung beantragt, wollte das alleinige Sorgerecht haben, das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht und 5 Tage später ist dann die Verhandlung anberaumt worden, wo in dem Vergleich dann ausgemacht wurde, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht beim Vater bleibt. Und sie halt von donnerstags 11 Uhr bis samstags 18 Uhr Besuch hat. Okay, jetzt sind wir aber immer noch nicht bei dem Vaterschaftstest. Ja, dann hat sie in der Verhandlung dann angesprochen, dass ich, oder hat auch schon einen Antrag beim Amtsgericht angegeben, dass ich wahrscheinlich nicht der richtige Vater bin. Aha. Gab es denn da vorher, als es noch gut lief zwischen euch beiden, von deiner Seite irgendwelche Bedenken, dass du vielleicht nicht der Vater sein konntest? Niemals. Niemals? Niemals. Dir war absolut klar, du bist der Vater und das war eine treue Beziehung zu der Zeit. Richtig, wir hatten uns also Ende August getrennt und sie hatte einen Tag vor Weihnachten von der Frauenärztin erfahren, dass sie Mitte 6. Monat schwanger ist. Mhm. Das heißt also, dass der Zeugungstermin im Juli sein müsste. Und zu dem Zeitpunkt waren wir zusammen und sie hat mir Stein und Bein geschworen, sie ist mir nicht fremd gegangen. So, als sie dann gesagt hat oder beantragt hat, einen Vaterschaftstest machen zu wollen, wurdest du da hellhörig und hast gedacht, Mensch, könnte vielleicht sogar sein? Ja, da wäre ich ja jetzt drauf gekommen, da kommt ja jetzt der Hammer. Und zwar habe ich irgendwann mal mein Handy leer gehabt und konnte den Akku nicht so schnell laden, mein Akkuladegerät war kaputt gewesen und dann habe ich ein altes Handy in der Schublade gefunden. Da habe ich dann SMS gefunden aus der Zeit vom Anfang September bis Mitte September aus dem Jahr, wo wir uns getrennt haben, Ende August. Ne? Und da bist du ja auf die Schliche gekommen. Und da habe ich gelesen, dass sie sich zu dem Zeitpunkt mit einem anderen Mann dann verabredet hatte. Okay. Also wusste ich, sie hatte im September Sex gehabt. So, das konnte aber irgendwie nicht sein, weil sie ja... Lass mal die Einzelheiten mit den Zahlen. Ist ja jetzt auch völlig wurscht. Tatsache ist, sie hatte Sex mit jemand anderem. Richtig. Und Tatsache ist... Und deswegen war ich natürlich schon sehr skeptisch gewesen, als dann der Vaterschaftstest anstand. Dass das doch der sein könnte. So, jetzt ist er gemacht worden. Jetzt ist er gemacht worden. Du hast eine anderthalbjährige Beziehung aufgebaut zu dem Kind. Richtig. Und erfährst jetzt, das ist gar nicht dein Kind. Ja. Was ist jetzt? Ja, jetzt bin ich in einem absoluten Loch. Ich traue mich kaum noch vor die Tür. Ich kann nicht in sein Kinderzimmer gehen. Das erinnert mich alles an ihn. Und ich habe ja mein ganzes Leben meinen Job für ihn aufgegeben. Und das war einfach mein Leben. Ich habe meine Zukunft geplant. Und jetzt ist einfach bam. Wo ist das Kind? Wo ist der Kleine jetzt? Ja, bei der Mutter. Definitiv, du hast ja überhaupt keine Rechte mehr jetzt. Richtig. Mhm. Und eine Adoption ist halt schwierig. Der richtige Vater, da kennt sie wohl nur den Vornamen und der müsste, da gäbe es halt den Ersatz der Zustimmung, bei dem man bei Gericht erwirken könnte. Mhm. Das würde aber ihre Zustimmung zur Adoption voraussetzen, die sie nicht gibt. Wer sollte adoptieren? Ich. Du? Das weiß meine nächste Frage. Gerne adoptieren. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja Männer, die reagieren, wenn sie hören, das ist nicht mein Kind, die distanzieren sich auch von dem Kind. Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall. Nein. Du würdest sofort den Kleinen nehmen. Ja, in erster Linie ist man im Herzen Vater und das bin ich und das ist mein Sohn und... Ja, das ehrt dich. Das finde ich toll. Ich war bei der Geburt dabei gewesen. Ich habe die Schwangerschaft mitbekommen. Das ist einfach mein Sohn. Das finde ich toll, Timo. Wirklich. Das finde ich toll. Ja, aber deswegen ist es jetzt halt umso schwieriger. Ich habe mich gegen ihn entschieden, weil ich halt keine Sicherheit habe und er auch nicht die Sicherheit hat, dass ich immer sein Papa sein werde, weil sie einer Adoption nicht zustimmt. Mhm. Habe ich mich dazu entschieden, keinen Bezug mehr zu dem Kleinen zu haben und den Kleinen bei der Mutter zu lassen, damit sie da die Zukunft für ihn aufbauen kann. Ihm seine Sicherheiten gibt, die ich ihm nicht geben kann. Ist sie denn in der Lage, den Jungen ordentlich zu versorgen? Ja, natürlich. Das schon. Mhm. Natürlich. Mhm. Da zweifle ich auch nicht dran. Und sie verhält sich dem Kind gegenüber auch gut? Ja, sicher. Das schon. Mhm. Auf jeden Fall. Es gab auch eigentlich nie Probleme zwischen uns und sie wollte das jetzt auch gar nicht mehr mit dem Vaterschaftstest, weil sie den eigentlich nur gemacht hat, um mir eins auszuwischen. Mhm. Nein, ich hab das jetzt nur mal gefragt, ob sie sich auch gut dem Kind gegenüber verhält und so, weil das Kind ja immerhin in deine Obhut war jetzt schon. Ja. Das hat ja auch seine Gründe gehabt. ja, halt nach dem Kontinuitätsprinzip, dass ich seine feste Bezugsperson war, die von klein auf für ihn da war. Ja. Dementsprechend hat das Gericht das auch gesehen, das Jugendamt auch. Das ist hart. Das ist eine harte Situation. Das ist heftig und das ist wirklich das Schlimmste, was ich in meinem Leben bisher mitmachen musste. Mhm. Würde sie denn überhaupt einen Kontakt dulden, auch einen kleinen Kontakt zwischen dir und dem Jungen? Ja, sie sagt ja, ich kann weiterhin der Papa sein und sie verspricht mir, dass ich immer der Papa sein kann und so weiter, aber ich weiß halt nicht, was in ein paar Jahren ist und es gibt keine Garantien für nichts und dann wäre es für ihn umso schlimmer, wenn sie irgendwann den Riegel vorschiebt und sagt, jetzt siehst du den Kleinen nicht mehr aus irgendwelchen Gründen, weil wir uns streiten oder sie einen anderen Lebensweg gewählt hat, weiß man nicht. Und dann wäre es für ihn schlimmer, als wenn ich jetzt nach anderthalb Jahren sage, so, hier muss ein Schnitt sein. Also du misstraust dieser Frau grundtief? Das heißt, du hältst es für möglich, dass sie würde dann ja ihrem Kind schaden, wenn sie einen Riegel vorschieben würde. Aber Richtig. Das passiert ja leider Gottes so oft. Das hältst du für möglich, dass die das macht? Ja, auf jeden Fall. Dafür weil habe ich bisher zu viel mit ihr mitgemacht. Genau, weil sie die Macht in der Hand hat. Richtig. Das heißt, sie könnte das immer... Das will sie auch ausnutzen. Das ist ja der Grund, warum sie einer Adoption nicht zustimmt. Warum soll ich denn weiterhin der Papa sein können ohne Rechte? Nur die Adoption. Die Adoption ist ja nur dafür da, um für den Kleinen und für mich Sicherheit zu schaffen. Und das versteht sie nicht. Genau, das müssen wir nochmal klarstellen. Die Adoption würde ja bedeuten, nicht, dass das Kind wieder ganz zu dir kommt, sondern dass du einfach ganz normale Vaterrechte hättest. Genau. So. Und der Kleine auch das Recht, dass ich sein Vater bin. Ja. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation. Das stimmt. Ja, was kann ich dir sagen? Da gibt's fast keinen Ausweg im Moment. Nee, überhaupt nicht. Und da gibt's auch irgendwie gar nichts, was man mir jetzt so sagen könnte, was mir hilft oder so. Ich stehe einfach vorm Nichts. Ich könnte nur mal nochmal rausfragen, so an die Zuschauer und Zuhörer, an Männer, die es gibt sicher Zuschauer und auch Zuhörer, die so etwas auch schon mal erlebt haben. Mit Sicherheit. Vielleicht wäre so ein Erfahrungsaustausch ganz interessant für dich. Ja, das wäre super auf jeden Fall. Also bitte. Weil ich stehe auch ziemlich alleine im Moment mit der Situation. Ja. Von der einen Seite hört man das, von der anderen Seite hört man das. Ne? Ja, also Männer, wenn ihr so etwas erlebt habt, wie Timo gerade erzählt hat, meldet euch doch bitte bei uns. Wir würden sehr gerne den Kontakt herstellen. Und vielleicht ist das für dich hilfreich und es gibt vielleicht doch noch irgendeine Idee, auf die wir jetzt auch gerade während des Gespräches hier gar nicht kommen. Ja, ich habe also schon sehr viel recherchiert und also es gibt keine andere Möglichkeit, leider. Also es gibt auch die Möglichkeit einer Vormundschaft. Man kann auch, es gibt ja heute mittlerweile, es ist ja viel geändert worden, auch das Recht für Oma und Opa, Besuchsrecht einzuklagen. Genauso gibt es das auch für nicht leibliche Väter, dass sie ein Besuchsrecht einklagen könnten. Aber ich weiß nicht, ob das Ganze so das Wahre ist und ob es dann nicht wirklich das Beste ist, einfach einen Schnitt zu machen, für den Kleinen das Beste ist. Ich muss da halt zurückstecken. Ja, ich würde vielleicht jetzt spontan auch so sagen, du hast recht, aber ich bin auch nicht so bewandert in diesen ganzen juristischen Möglichkeiten, die da noch eventuell möglich sind oder welche Tricks man da noch anwenden kann. Wir machen das so, Timo. Wenn wir interessante Meldungen kriegen, am besten über die Mailadresse domian@wdr.de, würden wir uns damit dir in Verbindung setzen und den Kontakt einfach machen. Ja? Okay. Hoffen wir, dass was Gutes dabei rumkommt, lieber Timo. Tja, ich sehe da keine Hoffnung mehr. Ja. Mal sehen, vielleicht doch. Naja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir Tschüss. Auch. Tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Ramona. Ramona ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Ramona. Ja, guten Morgen. Hallo, Ramona. Wir hatten heute schon mal nach Ramona, deswegen war ich gerade stutzig. Oh. Ramona, na? Um was geht's denn? Ich habe auch meinen Jungen verloren, aber ich habe meinen Jungen wirklich verloren. Der ist verstorben. Der ist 18 Jahre alt geworden. Wann ist er verstorben? Es ist schon eine Weile her, schon 7 Jahre her, aber ich habe das bis heute noch nicht verarbeitet. Ja. Wie ist er verstorben? Der hat Medikamente verwechselt. Der hat ein Kopfschmerzmittel mit 100 Milligramm reinem Morphium verwechselt. Wie kann man das verwechseln? Stand das nebeneinander in eurer Hausapotheke? Oder? Nein, nein, um Gottes Willen, das war nicht bei mir zu Hause. Nein, nein, nein. Er war bei einer Bekannten und da hat er das Medikament eingenommen. Und also die Bekannte hat ihm das gegeben? Nein, oder? Das lag da rum. Ach so. Sehen Sie, das lag da einfach so rum. Wie weißt du nicht, Hustenbonbons oder so. Ach. So ein starkes Medikament lag einfach da so rum. Ja, da einfach so rum. Und die Staatsanwaltschaft hat es aber nicht als fahrlässige Tötung oder nicht als irgendjemand, dafür zur Verantwortung gezogen. Die haben gesagt, es war halt ein Unfall, es war halt ja dummer Zufall, dass er da das falsche Medikament genommen hat. Also er hat es dann eingenommen und was ist dann passiert? Ja, 100, also Morphium in der Überdosis lähmt die Atmung. Mhm. Und da ersticken die Menschen. Bitte? Die ersticken. Ersticken. Also, ist er da? Er war also bei einer Freundin? Ja, bei einer Bekannten und hat Kopfschmerzen und wollte eine Kopfschmerztablette nehmen. Weil das Medikament genauso aussieht wie die Kopfschmerztablette. Mhm. Dann war er, wie lange hat das gedauert, nach Einnahme bis zum Eintreten des Todes? Das kann mir keiner genau sagen. Ist er denn da in der Wohnung dann verstorben? Er ist dann in der Wohnung verstorben und sie hat die ganze Nacht neben ihm geschlafen. Ach, sie hat das gar nicht mitbekommen? Sie hat das gar nicht gemerkt. Die sind zusammen ins Bett gegangen? Die haben zusammen auf der Couch geschlafen und nächsten Früh ist er aufgestanden. Und da war er aber schon lange tot. Wie alt war die Bekannte? Die war entschieden älter als er. Aber die hatten eine Beziehung, oder? Er hatte eine Beziehung, aber nicht mit ihr. Also das war gerade so im Entstehen irgendwie. Wie viel älter war sie denn? 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. Ja. Mhm. Dann ist diese Frau morgens aufgewacht und dein Sohn lag tot. Tot neben ihr. Neben ihr. Und sie wusste wahrscheinlich überhaupt gar nicht im ersten Moment, was geschehen war. Und nee, mit Sicherheit nicht. Hat sie dich denn dann bald angerufen oder für wem hast du die schlimme Nachricht erfahren? Nein, die Polizei hat mir die Todesnachricht gebracht. Hm. Die haben dann bei mir am Haus geklingelt und haben gesagt, dass sie meinen Jungen tot aufgefunden haben. Der Junge war sonst kerngesund? Ja. Alles okay? War 18 Jahre alt, ein kräftiger, kerngesunder junger Mann. Hm. Ist der Junge dein einziges Kind gewesen? Er war nicht mein einziges Kind, aber er fehlt trotzdem. Natürlich, ja, natürlich. Das wollte ich mit der Frage auch nicht. Ich habe noch mehr Kinder. Die haben mich da auch ganz gut aufgefangen. Aber die können selber nicht so wirklich damit umgehen, weil ich habe. Wie viele Kinder hast du denn noch? Ich habe noch 3 Kinder. Noch 3. Sind die älter als er? Eins ist älter. 2 sind jünger. Mhm. Lebtet ihr in einer Familie zusammen? Ja. Der Vater deines verstorbenen Sohnes war auch mit in der Familie? Der Vater vom, also ich war geschieden und mein zweiter Mann war mehr Vater als der leibliche Vater. Ja. Sie hatten auch gar keinen Kontakt zum leiblichen Vater. Also mit deinem damaligen Mann ein gutes Verhältnis, der Junge. Ja, ja. Meinen Mann habe ich 3 Jahre vor ihm beerdigt. Ach so, den leiblichen? Nein, den sogenannten Stiefvater. Ach so, der Stiefvater war schon verstorben, als dein Sohn... Den habe ich 3 Jahre vor meinem Jungen beerdigt. Ich verstehe. Das heißt, du standst dann alleine da mit all dem Unglück. Du hattest deine Kinder, die anderen Kinder noch, aber es war kein Partner da. Ja. Hm. Vor 7 Jahren ist es passiert und du sagst, dass du das eigentlich noch überhaupt nicht verarbeitet hast. Nein, das habe ich noch nicht verarbeitet, weil ich kann auch nicht auf den Friedhof gehen. Ich kann nicht an die Grabstelle gehen und da dann Blumen hinbringen oder irgend sowas. Warst du in all diesen Jahren noch keinmal auf dem Friedhof? Doch, am Anfang schon, ja, aber das bei meinem Mann damals war ich fast jeden Tag auf dem Friedhof. Hm. Aber wie dann mein Junge da war, das ging nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann da nicht hingehen. Und was empfindest du, wenn du da bist? Wenn ein großer Teil von mir dort begraben ist. Hm. Ich habe davor so richtig wie ein Horror, schon alleine auf den Friedhof zu gehen und meistens gehen meine Kinder, die machen das Grab und machen das Laub weg und stellen mal eine Schale hin und so. Wie hast du die Beerdigungsfeier, die Bestattung in Erinnerung? Ich weiß, dass wahnsinnig viele Menschen da waren, dass die Trauerhalle nicht ausgereicht hat, dass die Jugendlichen noch draußen gestanden haben. Ich weiß, dass sie die falsche Musik gespielt haben. Was ganz schrecklich war, aber ist ja nun mal nicht mehr zu ändern. Welche Musik wurde gespielt? Die sollten die sollten, ich komme nicht auf den Namen. Ja, ist auch egal. Mir ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist dir das in Erinnerung geblieben, dass es die falsche Musik war, die du nicht ausgewählt hast. Ja, es war jedenfalls die falsche Musik. Mhm. Ja. Und dann, dass ich am liebsten mit in das Grab mit reingefallen wäre. Ja, weil das war so schrecklich. Also es war ja so unsinnig war. So ist uns so sinnlos. Also er war nicht krank. Er hat normalerweise keine Drogen genommen. Er hat gut geraucht, hat er, ist schon schlimm genug, aber er hatte keine Drogen genommen. Der hat nicht irgendwie, dass er jetzt übermäßig getrunken hätte oder so. Oder dass er ein Raser gewesen wäre beim Autofahren. Das hat irgendwie gar nicht, überhaupt nicht. Und dann durch so eine... Wenn du die letzten 7 Jahre so zurückdenkst, kann man sagen, welches das schlimmste Jahr war von den 7 Jahren? Das schlimmste Jahr? Eigentlich ist jedes Jahr gleich, weil der eine Bruder, da hat der Freund und die Freundin am gleichen Tag Geburtstag, wie der Bruder gestorben ist. Ja, und dadurch wird das immer wieder und wird immer wieder dann so extrem wieder hoch. Also deine anderen Kinder, trotz des großen Unglücks, das du erlitten hast, vermögen sie dir etwas Trost zu geben? Ja, doch. Das heißt, der Gedanke, wenn es die anderen Kinder nicht gäbe, dann wäre alles noch viel, viel schlimmer. Oh ja, das wäre noch schlimmer. Also, war es dennoch so schlimm schon, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, dir das Leben zu nehmen? Ja. Was hat dich... Abgehalten hat mich eigentlich, dass ich wissen wollte, was aus meinen anderen Kindern wird. Wie die ihren Weg gehen und ob sie die Schwierigkeiten, die das Leben so bereithält, ob sie die meistern können. Und ja, und abhalten sollte dich natürlich auch, dass deine anderen Kinder deine Liebe nötig haben, immer nötig haben werden. Ja, das auch. Und dann, dass auch die anderen Kinder mich brauchen. Natürlich. Meine Fürsorge, einfach manchmal auch nur ein Ohr haben, mal da sein, zuhören und wenn sie Probleme haben, dass sie immer wissen, wo sie hingehen können und sich nicht dadurch dann noch mehr alleine fühlen. Denn der Bruder fehlt ja auch. Ja. Hast du denn, Ramona, in diesen Jahren irgendwann mal nach außen gegriffen, um dir Hilfe zu holen? Nee, habe ich noch nicht. Ich will dir mal was erzählen. Es gibt in ganz Deutschland eine Organisation, die heißt Verweis der Eltern. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Das ist so eine Art Selbsthilfegruppe, wo sich Menschen organisiert haben, die ein Kind verloren haben. Aus verschiedensten Gründen. Ein ganz junges Kind, ein älteres Kind. Ich habe oft Kontakt gehabt mit Menschen, die in diesen Selbsthilfegruppen drin sind. Und habe immer Gutes gehört. Immer gehört von den Leuten, dass die sagen, das hat uns sehr, sehr gut getan, in dieser Gruppe zu sein. Weil ich mit Menschen zusammen bin, denen muss ich nichts vormachen. Denen muss ich gar nichts erzählen. Die wissen genau, haargenau, was mit mir los ist. Vielleicht wäre so etwas ja kein schlechter Anlauf für dich, das vielleicht auch mal zu versuchen. Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee. Denn da vielleicht auch ein bisschen Lebenshilfe zu holen. Ja, definitiv. Wie man damit so umgeht und ob man das überhaupt definieren kann, wie man damit umgehen soll. Weil ich könnte mir vorstellen, man hat ja, wenn man einen Verlust erlitten hat, mag man ja gar nicht irgendwann mehr mit anderen so groß darüber reden, weil man Angst hat, denen geht das schon auf die Nerven. Ja, ja, ja. Oder man hat den Eindruck auch, dass die schon damit abgeschlossen haben und das ist für die eine fremde Welt, was in einem vorgeht. Ja, das ist definitiv so. Man hat zumindest das Gefühl. Genau, man hat das Gefühl. Manchmal ist es auch so oder man hat das Gefühl. So, ja. Aber da brauchst du das Gefühl nicht zu haben und da ist es auch nicht so. Da ist es ganz anders. Also ich würde dir das sehr dringend empfehlen. Natürlich wird der Schmerz und der Verlust immer bleiben, wenn man ein geliebtes Kind verloren hat. Ja. Aber nach 7 Jahren wäre es gut, wenn du ein wenig mehr ins Leben wiederkommen könntest. Mhm. Ja, das wäre wahrscheinlich. Wie macht sich denn die Trauer zurzeit immer noch so direkt bei dir bemerkbar? Kannst du schlecht schlafen? Ja, schlecht schlafen. Ich bin sehr unausgeglichen, manchmal wie so ein Teenager, so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, so dieses tiefe Fallen, ohne zu wissen, wann es aufhört. Mhm. Bist du noch berufstätig? Nein, ich bin momentan nicht berufstätig. Ja. Also Ramona, jetzt möchte ich, dass meine Psychologin dir erstmal Kontaktadressen von den verwaisten Eltern gibt, in deiner Umgebung. Ja. Darüber hinaus könntest du vielleicht mit der Anja, meiner Psychologin, auch noch sprechen, ob vielleicht nicht sogar eine Form von Therapie ganz gut wäre. Sie könnte dich ja ganz einfach mal beraten. Dann kannst du dir Gedanken darüber machen. No. Aber dass irgendetwas geschehen sollte, fände ich schon gut. Ja. Das würde dein verstorbener Sohn jetzt auch zu dir sagen. Genau dasselbe. Weil für ihn wäre sein großes Unglück, die Mutter so leiden zu sehen, über so lange Zeit. Ja, naja. Ramona, jetzt legst du bitte auf und Anja ruft dich an. Ja. Von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ja, Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ihr Lieben, morgen nochmal der Hinweis nochmal auf morgen. Morgen heißt unser Thema kuriose Unfälle. Ich habe gerade mal so ein paar Schlagzeilen vorgelesen. Das will ich gleich nochmal machen. Also man liest ja schon mal so Zeitungsmeldungen. Da ist zu lesen, Kugelschreiber verschluckt. Neulich habe ich das gelesen. Oder mit dem PKW in einen Fluss gefahren, in Rhein, in die Weser gefahren. An einem Schwarzbrotkrumen erstickt. Oder Kind trank Abflussreiniger und so weiter aus Versehen. Wenn ihr schon mal in eurem Leben oder vielleicht auch in eurer direkten Umgebung so einen kuriosen Unfall hattet und mit mir darüber sprechen wollt, dann geht das morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder dann natürlich auch während der Sendung zwischen 1 und 2 Uhr. Kuriose Unfälle, unser Thema morgen. Hier ist Melanie. Melanie ist 22. Hallo. Hallo Melanie, guten Morgen. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Stuhlinkontinenz. Stuhlinkontinenz? Richtig. Das betrifft dich? Richtig. Warum? Ich bin auf die Welt gekommen und hatte kein Po-Loch. Ach. Um das mal so zu sagen. Aber der Po war da, aber kein Po-Loch. Richtig. Mhm. Aber Darm war schon normal ausgebildet, der Enddarm? Da war gar nichts. Ach, da war gar nichts? Da war gar nichts. Da wurde als Kind wurde mir ein künstlicher Darm ausgelegt am Bauch, ein Darmausgang am Bauch gelegt. Ja. Den habe ich dann auch ungefähr ein halbes Jahr gehabt. Mhm. Und dann wurde der normale After halt gelegt und die ganze Schnüdelei, die dazu gehört. Ach so, das wurde dann so operiert, dass da, wo der After an sich ist, dann auch dieser künstliche Ausgang gelegt wurde. Richtig, richtig. Mhm. Aber es gab dann keinen Schließmuskel. Den gab es nicht, aber der wurde eingesetzt. Auch künstlich. Das kann man künstlich einsetzen? Ja, richtig. Was heißt künstlich? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass die mir von irgendwo anders einen Muskel weggenommen haben und den eingesetzt haben. Mhm. Und das Problem ist einfach, dass dieser Muskel nicht richtig arbeitet. Mhm. Also die haben den Muskel aus deinem Körper irgendwo genommen? Ich weiß es gar nicht so genau. Das ist ja kurios, habe ich noch nie gehört. Mhm. Der arbeitet nicht richtig, aber ein bisschen schon. Du kannst ein bisschen schon. schon, genau. Du kannst denn, also wenn du bewusst darüber nachdenkst, ich ziehe ihn jetzt zusammen, den Muskel, kannst du schon ein bisschen. Dann klappt es ein bisschen, muss ich das vorstellen. Ja, wie soll ich das erklären? Der öffnet sich, also wenn er offen ist, dann schließt er sich, aber es bleibt so ein kleiner Durchgang, wo halt was entgleiten kann. Mhm. Und das tut es dann auch immer wieder. Dann tut es auch immer wieder, genau. So bist du aufgewachsen? So bin ich aufgewachsen, mit einer Niere, die wurde mir auch direkt als Kind weggenommen. Und Verwachsung im Bauch, also bei mir war alles sehr falsch angelegt. Mhm. Das heißt, als Kind und jetzt auch als junge Frau, hast du immer irgendwie eine bestimmte Einlage oder wie gehst du mit dieser Inkontinenz um? Okay, ich habe bis zum 12. Lebensjahr habe ich Windeln getragen, bin dann zu einer speziellen Klinik damals gegangen und die haben mir dann als erstes Reizstrom für den Schließmuskel gegeben, dass der anfängt zu arbeiten. Was haben die dir gegeben? Reizstrom. Das ist so ein Stab, den tut man sich hinten einführen. Ach. Und der löst dann kleine Impulse aus und dann zieht sich das Po-Loch zusammen, geht wieder auseinander. Das sollte halt, wie wenn man trainiert, halt die Muskeln anspornen zu arbeiten. Das habe ich noch nie gehört. Das ist also wie kann man, in Kugelscheibegröße? Ja, genau, den führt man sich hinten ein. Und da kommen Stromschläge raus. Richtig. Und dadurch trainiert man den Muskel. Genau, ganz leichte, ne, nicht dolle. Mhm. Die kommen halt und dann zieht sich das zusammen leicht und wieder auseinander. Mhm. Das war aber eine sehr unangenehme Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Hat auch genau so gar nichts gebracht. Mhm. Und danach habe ich dann bis zum 20. Lebensjahr jeden Tag einen Einlauf gemacht. Ach so. Also einen Einlauf, wie man den auch kriegt, wenn man schwanger ist oder eine Behinderung hat, ja. Behinderung. Also das hast du gemacht, um der Inkontinenz vorzubeugen, genau, quasi? Genau, dass ich jeden Morgen quasi entleert war. Ach so. Ganz das genau. Heißt, da musstest du auch wahrscheinlich dann sehr auf deine Ernährung achten, dass da nichts irgendwie Ungewöhnliches dazwischen kam. Ganz genau. Aber jeden Tag einen Einlauf machen, sagt so mein Laienverständnis, ist sicher für den Darm auch nicht gut, oder? Richtig, ich hatte dann auch irgendwann nach 7 Jahren ungefähr, hatte ich einen kompletten Slow Transit, nennt sich das. Da hat der Darm gar nichts mehr gemacht von selbst. Und dann durfte ich 2 Wochen keinen Einlauf machen, kann man sich vorstellen. Der Magen hat nichts gemacht, also es ist quasi alles in mir verfault. Ja. Und dann irgendwann habe ich dann so Apfelmittel gekriegt und so, damit es dann wieder lief. Mhm. Ja, und irgendwann mit 20 war das, da habe ich dann die Schnauze voll gehabt, auf Deutsch gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich mache es einfach nicht mehr. Und was ist jetzt? Jetzt bist du 22? Jetzt bin ich 22 und ich lebe ohne Hilfsmittel, also wirklich nur mit ein bisschen Einlagen halt arbeiten. Ja. Also die Inkontinenz ist da. Der Darm funktioniert wieder von alleine. Ganz genau. Aber es kommt halt immer wieder mal ein bisschen was raus. Ja, wie soll ich das erklären? Also ich muss jetzt nicht wie viele Menschen jeden Tag auf Toilette, sondern ich gehe halt nur alle 4 Tage in der Regel. Mhm. Und dann ist dann wirklich ein kompletter Tag, ich sitze auf Klo und es geht einfach gar nicht mehr. Ja, und wenn ich Durchfall habe, geht sowieso gar nichts. Deshalb, ach so, das heißt, einen Tag bist du damit quasi mit Ausscheiden beschäftigt. Ganz genau, so sieht's aus. Du gehst 4 Tage nicht aufs Klo und dann bist du einen Tag mit Ausscheiden beschäftigt. Ja, so ungefähr. Und danach hast du dann irgendwie wieder ein bisschen Ruhe. Ja, dann auch so, wenn ich Glück habe, 3 Tage, wenn ich Glück habe, 4 Tage. Mhm. Aber halt sehr viel mit Blähungen zu tun. Die bleiben nicht aus natürlich. Ja. Das heißt, dieser Darm ist letztendlich ein ganz zentrales Thema in deinem Leben. Richtig. Es dreht sich alles ganz letztendlich darum. Darum und ja, und um eine Niere. Ja. Warum hat man die Niere weggenommen? Die war auch als Kind wohl schon total demoliert, sag ich mal. Mhm. Die haben sie dann auch sofort rausgenommen, weil die halt die andere Niere auch gefährdet hat. Ja. Aber man kann doch, soweit ich informiert bin, mit einer Niere sehr gut leben. Kann man, ja, aber irgendwie in letzter Zeit halt Infektionen, wenn man Blaseninfektionen hat, also bei mir bleibt wohl auch eher irgendwelcher Resturin noch drin immer, der entzündet dann auch noch die Niere. Ach du je. Ja, und vor kurzem habe ich dann auch richtig flach gelegt und die hatten mir schon total die Angst gemacht und keine Ahnung. Ja, war sehr witzig. Ja, wohl weniger witzig. Ja, eigentlich nicht witzig, aber ich sehe das, also ich kenne viele Leute, die dieselbe Behinderung haben, sagen wir mal so. Die gehen damit total schlimm um. Die haben keine Freunde. Das ist bei dir anders? Das ist bei mir komplett anders. Also bist du berufstätig auch? Nein, leider nicht. Das ist mein größtes Problem. Ja. Arbeitstechnisch ist es total schwer, was zu kriegen. Mhm. Ich habe einen Behindertenausweis von 60%. Für dich wäre es doch eigentlich ideal mit dieser Erkrankung, wenn du zu Hause am PC arbeiten könntest. Ja, wenn man da was Vernünftiges finden würde. Wenn man da was finden würde. Richtig. Hast du einen Schulabschluss? Ich habe einen FORQ, also Fachhochschulreife mit Quali fürs Abi. Ich habe auch damals 2,5 Jahre eine Industriekauffrau-Ausbildung gemacht. Mhm. Habe die aber kurz vor der Prüfung abgebrochen, weil ich gemobbt wurde wegen meiner Krankheit. Ah, ja. Also da fiel ein Satz wie, ach, sie mit ihrem Krüppelkörper und sowas. Sieht man das dir äußerlich auch an, dass der... Wenn ich angezogen bin, kann man es ein bisschen, also man sieht es eigentlich nicht. Mhm. Also jeder, auch damals mein damaliger Chef sagt, ich sehe dir das nicht an. Man kann es gar nicht glauben, aber nackt, ne? Also ich habe über dem kompletten Bauch eine riesige Narbe, an der Seite halt eine riesige Narbe von der Nierenentfernung und am Bauch noch die große von, wo die der künstliche Darmausgang war. Ja. Gab es denn früher auch, wenn du zur Schule gegangen bist, immer so Vorfälle? Ich meine, inkontinent sein heißt ja, dass es unter Umständen dann in dem Fall, so wie du es gerade von dir beschrieben hast, vielleicht auch irgendwie zu Geruchsbildung kommt. Ja. Ja, als Kind war es ganz schlimm. Also da habe ich die schlimmste Phase meines Lebens eigentlich durchgemacht, was andere Kinder anging. Man riecht es und dann auf Klassenfahrt musste ich halt meine Windeln wechseln. Mhm. Ja, wo kommen die her? Von Melanie. Ja, und dann war ich, also bei den meisten war ich die Pampers-Trägerin und die komische mit den zwei, darf ich das sagen, A-Löchern. Mhm. Also ziemlich harte Sachen. Mhm. Das ist aber irgendwann mit der Ausbildungszeit eigentlich so. Warum haben die gesagt mit zwei Löchern? Weil die das falsch verstanden haben. Ich war immer eine, die sehr offen damit umgegangen ist und habe das auch erklärt, was da alles passiert ist. Da war der künstliche Darmausgang und der normale Ausgang. Ach so, aber der künstliche war schon wieder zurückgelegt, ne? Richtig. Und das haben die nicht kapiert. Richtig, aber Kinder sind Monster darin. Furchtbar, furchtbar, ganz schlimm, ja, ganz schlimm. Du bist ja gerade auch in einem Alter, wo man schon länger so das Thema Liebe, Verliebtheit zum Thema hat. Läuft da was bei dir? Hattest du schon einen Freund? Ich hatte schon ein paar Freunde, ja. Das ist komischerweise nie das Problem bei den Männern gewesen. Ich hätte auch immer gedacht, dass ich da auf viele negative Sachen stoßen werde. Mhm. Ist mir aber irgendwie noch nie passiert, so Gott sei Dank. Mhm. Außer einer, der hat halt gesagt, ich kann da definitiv nicht mit klarkommen oder so. Aber ich hatte sonst noch nie einen, der ihm gesagt hat, bah, oder... Mhm. Also mir ist ja natürlich auch schon Unfälle dann vor meinem Partner passiert, ne? Mhm. Unfälle heißt, dass dann was rausgekommen ist? Richtig, dass ich mir halt in die Hose gemacht habe, auf Deutsch gesagt. Ja. Das ist natürlich passiert und die meisten sind wirklich gut damit umgegangen. Aber es ist halt schwierig. Ist es auch während des Geschlechtsverkehrs passiert? Nein, um Gottes Willen. Also ich bin dann so, sobald ich Bauchschmerzen habe, geht bei mir nicht. Mhm. Na, das ist dann das größte Problem, würde ich sagen, in meiner Partnerschaften immer so, nee, geht jetzt nicht, ich habe Bauchschmerzen. Man kann, irgendwann denkt man sogar, es ist eine Ausrede. Mhm. Kannst du jetzt so mit dieser Erkrankung, wie du sie jetzt beschrieben hast, ist das eine Erkrankung, wo du dich jetzt mit arrangieren kannst und da auch uralt mit werden kannst? Oder bestehen da irgendwelche Gefahren, dass da chronische Erkrankungen entstehen, anderer Art? Mit der Stuhlinkontinenz kann ich alt werden, definitiv, das ist jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist eher die eine Niere, dadurch, dass die immer wieder entzündet ist oder gerne mal entzündet, ja, jedes Jahr einmal, sagt der Arzt, wenn wir da nicht frühzeitig was machen, dann auf jeden Fall, mit 50 werde ich an die Dialyse kommen. Naja, da hast du noch lange Zeit. Ja. Und hoffentlich, vielleicht hast du es bis dahin ja auch im Griff, dass du die Entzündungen irgendwie verhindern kannst. Ja, ich hoffe auch. Aber du wirkst in allem, du hast es gerade ja auch schon selbst so gesagt, in allem relativ resolut und auch sehr, sehr positiv eingestellt. Ja, man muss, also ich sage, wie gesagt, ich kenne sehr viele, die dieselbe Krankheit haben, so durch Internetforen und so. Die haben wirklich keine Freunde und die tragen 3 Hosen, wenn sie rausgehen. Das wird man bei mir nicht sehen. Also ich trage immer nur eine Hose, ich war immer offen damit, ich habe da eigentlich auch nur positive Erfahrungen gemacht, bis auf so ein paar Leute, die das einfach nicht, weiß ich nicht, verstehen oder einfach ein bisschen kindisch sind da drin. Und du würdest auch sagen, dass du die Inkontinenz, so wie du es jetzt beschrieben hast, wie es jetzt ist, damit kannst du ganz gut zurechtkommen. Ich komme damit zurecht, bis auf jobmäßig. Jobmäßig, ja. Jobmäßig ist das größte Problem, was ich besitze. Ja. Ja, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du noch weiter dich schulisch bilden würdest, dass du eine Fachhochschulreife machst zum Beispiel. Mhm. Ja, ich hatte auch schon überlegt, jetzt erstmal auf die Fachhochschule da zu gehen, auf die Hochschulen. Und dann erstmal 2 Jahre das zu machen und dann vielleicht noch irgendwas, nochmal eine Ausbildung zu wagen, aber ist immer sehr schwer. Ja, also ich finde, wenn man sich schulisch so weit wie möglich qualifizieren kann, sollte man das machen, weil du ganz einfach mehr größere Chancen hinterher hast, vielleicht dann doch auch eventuell zu Hause was zu machen oder deinen Wünschen entsprechend was zu machen. Richtig, das stimmt. Ja. Im Moment bist du in keiner Beziehung. Im Moment bin ich in einer Beziehung. Ah, du bist in einer Beziehung. Aber in einer ganz frischen, ja. Ganz frisch verliebt auch noch. Ja, genau. Na, dann wundere ich mich, dass sie so positiv und fröhlich wirkt, die Melanie. Ja. Ja, sehr nett, dass du angerufen hast, Melanie. Ja, gerne. Und ich freue mich wirklich, dass du viel Mut gemacht hast, die vielleicht auch in ähnlicher Weise irgendwie in der Richtung erkrankt sind. Und das ist immer sehr toll, wenn man das dann von Betroffenen hört, eine solche Lebenseinstellung. Mhm. Schön, dass du angerufen hast. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. So, Freunde, morgen heißt unser Thema kuriose Unfälle. Ich möchte gerne mit euch über kuriose Unfälle sprechen, die ihr vielleicht hattet oder Angehörige von euch hatten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr sind wir hier, Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.